ما هو إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. ثم أما بعد، حديث bei euch natürlich, es gibt immer ein Hadith mehr bei mir auf Arabisch, ja? Bei mir auf Arabisch bin ich bei 35 und bei ihr seid bei 34 von Riyad al-Salihin. An Anas radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عوضت فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. يا أخوة، هذا في الصبر. الإنسان عنده نعمة البصر، ونعمة البصر نعمة عظيمة، والبصر بصران، بصر القلب وبصر العين. أما من عميت بصيرته، أي من ما كان يرى بقلبه، فهذا هو الأعمى الحقيقي. أما من عميت عيناه وبصر قلبه فهذا أعمى العينين ولكن مبصر القلب. ولكن هنا الحديث هذا حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، يعني إذا الإنسان عمي فصبر على ذلك. ما معنى الصبر هنا؟ أي أنه رضي بقضاء الله وحمد الله سبحانه وتعالى على فقدان هذه النعمة العظيمة، وهو ابتلاء وهو امتحان من عند الله سبحانه وتعالى، عوضه الله سبحانه وتعالى عن هذا الصبر الذي صبره لفقد النعمة الجنة. وطبعا البصر نعمة عظيمة يا أخوة. الإنسان إذا ما كان مبصر فإنه ما يعرف يذهب وما يعرف يأتي، ويحتاج دائما إلى من يعينه ويصبح عالة على الآخرين. أما الإنسان إذا كان طبعا يرى فيستطيع أن يقوم بأموره، فلذلك هذه النعمة العظيمة تستحق الشكر. وشكر نعمة البصر يكون بأن ينظر الإنسان إلى الخير ولا يرى إلا الخير، ولا ينظر إلى عورات الناس، ولا ينظر إلى الحرام، وهذا شكر النعمة. فمن كانت لديه هذه النعمة وطبعا وفقدها وصبر على هذا، يعني احتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر، فأجره إن شاء الله الجنة. بارك الله فيكم. حديث إنهما فون غايسك أنس رضوان الله عليه زاكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس زاكت إيه بدن جزنت الله ساجن هغن دس الله ده هابن جزاكت هات wenn ich einen meiner Diener plage indem er seine beiden teuersten verliert so oder liebsten Lieblings verliert, so gewähre ich ihm das Paradies als Ersatz. Das bedeutet hier teuersten oder Habibatehi, das bedeutet Lieblings, das bedeutet die Augen. Das bedeutet, Barakallahu fikum, das ist erstmal ein Hadith Qudsi, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah sagt. Und das haben wir voriges Mal erklärt, was bedeutet ein Hadith Qudsi. Wenn man Augen hat und wenn man sieht, dann ist das eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Sehvermögen ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man das verliert, dann sozusagen ist man dann angewiesen auf die anderen. Da braucht man Hilfe von den anderen, weil man nicht sieht, wohin man geht und was man von der Straße hat und so weiter, was man zu Hause macht. Und da braucht man auch, wenn man das wieder lernen will, da braucht man lange Zeit dafür. Deshalb diese Gabe ist große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala und man muss dankbar sein, dass man sieht. Aber subhanallah, sehen ist nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Und ein von den Gelehrten sagte, der Mensch hat vier Augen, zwei im Kopf und zwei im Herzen. Der Blinde ist derjenige, der nicht mit den Augen, die im Herzen sind, sieht. Der erkennt die Wahrheit nicht. Und wenn man auch blind ist von den Augen, aber da hat man die beiden Augen im Herzen offen, dann ist man, ja gut, okay, von Augen blind, aber diese Person sieht den Weg, weil diese Person die Wahrheit hat. Aber wenn die Augen, die im Herzen blind sind und die Augen im Kopf nicht, dann ist man wirklich der Blinde. Aber wir reden hier, Barakallahu fikum, wirklich von den Augen, die im Kopf sind, damit man sieht, sehr vermögend. Und wenn Allah dich prüft und Allah nimmt von dir diese große Gabe und du zeigst Geduld, dann bekommst du dafür das Paradies als Belohnung. Das Paradies wird als Belohnung, als Ersatz für dieses Wegnehmen dieser Gabe. Und das ist eigentlich das Hadith. Was bedeutet hier As-Sabr? Das bedeutet, du rechnest damit, du zeigst Geduld und du sagst nicht, ja, wieso ich blind geworden bin und sowas. Sag Alhamdulillah. Allah wollte das. Allah will mich prüfen mit dieser Prüfung und dass Allah subhanahu wa ta'ala von mir meine Augen weggenommen hat. Und wenn die Person sagt, ich rechne damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir den Lohn dafür gibt, dann bekommt man als Ersatz das Paradies. Und das Paradies ist besser als dieses Leben. Es gab zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Leute, es gab Leute, die blind waren und die haben Geduld gezeigt und diese Leute werden ins Paradies kommen. Es kann sein auch, dass man eine andere Gabe verliert. Dass man nicht hört, dass man nicht reden kann oder dass man zum Beispiel nicht riechen kann oder dass man krank ist mit Haut oder etwas anderes. Auf jeden Fall eine Regel ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir etwas wegnimmt von diesen Gaben und du zeigst Geduld, dann gibt es einen großen Lohn dafür. Gilt in diesem Hadith, die Frage ist, gilt in diesem Hadith nur wegen Augen? Eigentlich ja. Aber man kann auch sozusagen Analogieschluss hier ziehen. Das heißt, wenn Allah dich prüft und er nimmt von dir, subhanahu wa ta'ala, etwas von den Gaben, was er dir gegeben hat, und du zeigst Geduld, dann inshallah wird Allah dich dafür gewaltig belohnen. Und bei den Augen, dann wird man als Paradies Ersatz bekommen. Aber natürlich, wenn man gut ist, wenn man Gutes macht und nicht, dass man sagt, ja, ich bin blind, dann kann ich alles machen, was ich will, am Ende bekomme ich das Paradies. Nein. Im Islam, wir verbinden alle Taten miteinander. Al-Hadith al-Sadis wa al-Thalathin wa an Atta ibn Abi Rabah qala, qala li ibn Abbas radiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-Jannah subhanallah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu al-Sawda atati al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqalat inni usra' wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه رواه البخاري سبحان الله ألا أريك امرأة من أهل الجنة يعني يعرض عليه وأهل الجنة قسمان قسم نشهد له بالجنة بأوصافه يعني نقول من صلى من صام من دخل الجنة هذا أوصاف وقسم نشهد لهم بأعيانهم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عينا عائشة في الجنة رضوان الله عليه بلال في الجنة الحسن والحسين في الجنة هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم أنهم من أهل الجنة. أما الذين نشهد لهم بأوصافهم فكل مؤمن متقي فنشهد له إن شاء الله بالجنة. ولكن لا نقول فلان في الجنة خلاص، هنا نقول إن شاء الله. وأما القسم الآخر بعينه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أبو بكر في الجنة وكذا وهذه المرأة السوداء نشهد لها بعينها أنها من أهل الجنة لأن ابن عباس قال لعطاء بن أبي رباح قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى يريد أن يعرف كيف تدخل هذه الجنة حتى يتعلم. قال هذه المرأة السوداء، يعني امرأة سوداء، وكانت في المجتمع آنذاك ما لها قيمة كثيرة طبعا بين الناس، ولكن عند الله سبحانه وتعالى قيمتها عظيمة. قال أتت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أصرع. الصرع بارك الله فيكم هو تشنج الأعصاب، تشنج الأعصاب، وقد يكون مرضا عضويا، وقد يكون بسبب الشياطين والجن، أو قد يكون معا، يعني قد يكون بسبب الشياطين والجن ومرض عضوي كذلك. الصرع قد يكون بسبب شيء في المخ، وقد يكون كذلك بسبب نقص في بعض الأمور، نقص في بعض الأمور مثل نقص الكالسيوم أو كذا قد يؤدي إلى تشنجات مثل الصرع، وقد يكون بسبب الشيطان والجن، بحيث أن يتلبس الشيطان بالإنسي ويختلج هذا الإنسي، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يمسه الجن فيصرع. وفي السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره فمر بامرأة معها صبي يصرع، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الجني وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الجني فأعطت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك. والحديث صحيح لغيره، أخرجه الإمام أحمد. وذكر ابن القيم أن رجلا مصروع أن قوما أتوا برجل مصروع فيه امرأة جنية، فقال أخرجي، قال اتق الله أخرجي، فقالت أنا أخرج كرامة للشيخ، قال لا تخرجي كرامة لي وإنما أخرجي طاعة لله والرسول. فلما استيقظ الرجل كان قد صرع، فلما استيقظ قال من جاء لي إلى حضرة الشيخ؟ قال سبحان الله، حتى الشيخ ضربك، أما حسست بالضرب؟ قال ولا شيء. فذلك هذا نوع من الصرع، ولكن المرأة هذه كان عندها مرض عضوي، فقالت له إني أصرع. والصرع مسألة عظيمة يا أخوة، يعني مو مسألة سهلة. فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك، إذا أردت دعوت لك أن يعافيك الله، ولكن إن شئت أن تصبري ولك الجنة فقط أصبر. الله أكبر. هل في زماننا سيقول أحد منا أصبر، ولا سيقول بللت من المرض والعمليات قال إن شئت اصبري ولك الجنة فقالت أصبر. فقالت له ولكن يا رسول الله لما أسرع أنا أتكشف وانتبه إلى عفاف المرأة المسلمة، ما تريد تتكشف المرأة المسلمة لأنها عفيفة لأنها طاهرة، وليس كما الحاصل في زماننا والعياذ بالله التي تتكشف أكثر يقول عنها متطورة أكثر وأجمل. فنسأل الله السلامة. هذا الجمال آخره وين راح يروح؟ فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، فكانت صحابة يقولون هذه امرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أخبرها بأنها من أهل الجنة، فنشهد لها بعينها أنها من أهل الجنة. بارك الله فيكم. حديث نمرو 36 ist schöne Nummer. Warum? Meinung. Das hat mit der Religion nichts zu tun. Auf jeden Fall. Von Atta ibn Abi Rabah berichtet, dass Ibn Abbas zu ihm sagte, möchtest du möchtest du, dass ich dir eine Bewohnerin des Paradieses zeige? Atta sagte, gewiss. Er sagte zu mir, diese schwarze Frau, sie kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ich bin Epileptikerin. Das heißt, sie hat Epilepsie. Und wenn ich einen Anfall habe, wird mein Körper bloßgelegt. Bitte bete zu Allah für mich. Er sagte, wenn du es vorziehst, geduldig zu sein, wann immer du von deinem Leiden gequält wirst, wirst du ins Paradies gelangen. Wenn du jedoch wünschst, dass ich für dich bete, wird Allah. Das stimmt nicht, diese Übersetzung. Was ist los? Klar, Moment, ich übersetze selber. Wiederholen wir, Kassette. Wiederholen wir. Barakallahu fikum. Diese Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagte ihm, O Prophet, ich bin inni usra, das wird, ich habe epileptische Fälle, Anfälle. Und wenn ich das habe, dann wird mein Körper bloß gelegt. Mach Dua für mich. Bitte Allah für mich. Bitte Allah den Erhabenen für mich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, wenn du willst, dann zeigst du Geduld und du wirst ins Paradies kommen. Und wenn du willst, dann mache ich für dich Dua. Dann bitte ich Allah für dich, dass Allah dir Heil gibt oder Gesundheit gibt. Dass Allah dich heilt. Dann sagte die Frau, ich zeige Geduld. Aber dann sagte sie, mein Körper wird bloßgelegt. Wenn sie diese epileptische Fälle hat, oder entblößt, ja, aber nicht ganz, das bedeutet, ein Teil davon wird enthüllt. Dann sagte sie, O Prophet, mach für mich Dua, dass mein Körper nicht entblößt wird, oder nicht enthüllt. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. für sie Dua gemacht, das Hadith bei Bukhari und Muslim, die Übersetzung in diesem Riyad Salihin von Bavaria ist sehr schlimm. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, aufpassen. Diese Frau, Subhanallah, diese Frau ist eine Frau von Frauen des Paradieses. Die wird ins Paradies kommen. Die Leute, die ins Paradies kommen, sind zwei. Manche, die wir bestimmen anhand ihrer Eigenschaften. Das heißt, wir wissen, derjenige, der betet, derjenige, der Allah fürchtet, derjenige, der richtigen Glauben hat, derjenige, der zum Beispiel Gutes macht und Schlechtes verlässt, allgemein, der kommt ins Paradies. Die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, die kommen ins Paradies. Das sagen wir allgemein. Und das ist sozusagen beschreibungsmäßig. Wir beschreiben die Leute, die ins Paradies kommen werden, anhand ihrer Eigenschaften. Aber es gibt andere Teil von Leuten, die wir persönlich nennen, dass diese Leute ins Paradies kommen. Persönlich, die kommen ins Paradies. Und diese Leute, die persönlich ins Paradies kommen, die kennen wir eigentlich allein so nicht, aber die wissen wir laut Koran und Sunna. Von Koran zum Beispiel wissen wir, dass die Propheten ins Paradies kommen. Und von der Sunna zum Beispiel Abu Bakr ist mit Sicherheit im Paradies. Ali ist mit Sicherheit im Paradies. Al-Hasan, Al-Hussein, Bilal, Umar ibn al-Khattab, Aisha radhiyallahu anha, Sa'd ibn Mu'ad, Abdullah ibn Salam. Diese Namen, die sind persönlich, wir kennen, dass diese Leute persönlich ins Paradies kommen. Woher wissen wir das? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Unter anderem diese Frau, die in diesem Hadith vorkommt. Die ist persönlich im Paradies. Und wir können das natürlich mit ruhigem Gewissen sagen, weil der Prophet Muhammad s.a.w. davon erzählt hat. Was ist ihre Geschichte? Ibn Abbas sagte ihm, willst du diese Frau sehen, die ins Paradies kommt? Er sagte, Ata ibn Abi Rabah, ein Großgelehrter ist er. Der hat gesagt, natürlich, ich will das. Wer ist diese Frau? Der hat gesagt, diese Frau, diese schwarze Frau, die kommt ins Paradies. Und die hat eine Geschichte, die kam zum Propheten, die hat gesagt, ich habe epileptische Anfälle. Und wenn ich das habe, dann wird mein Körper enthüllt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, wenn du Geduld zeigst mit deiner Krankheit, dann wirst du ins Paradies kommen. Oder ich mache für dich mit Gebet, dass Allah dich heilt. Dann hat sie gesagt, nein, lieber so bleiben, aber bitte, wenn ich diese Anfälle habe, wenn ich diese epileptische Anfälle habe, dann wird mein Körper enthüllt. Mach für mich bitte Gebet. Und das ist eine muslimische Frau. Eine richtige Frau, trotz ihrer Krankheit, trotz ihrer Geduld, trotz ihrer Epilepsie, sagt sie dem Propheten, ich möchte nicht, dass mein Körper enthüllt. Nicht wie in unserer Zeit. Die Frauen, die wetteifern, wer mehr Fleisch zeigt von ihnen, und die wollen ihr Körper nicht verhüllen, weil die denken, ja, das ist modern. Modern, halbnackt auf die Straße zu gehen. Modern für manche Frauen ist, dass sie ihr Körper enthüllen. Aber im Islam ist die Sache anders. Und wir reden vom Islam. Ich rede von meiner Religion. Und es gibt eine Sache, das heißt Religionsfreiheit übrigens. Ja, das ist die Sache. In unserer Religion ist, die Frau muss sich bedecken, weil das ein Gebot ist für die Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Trotz, dass sie diese Anfälle hat, und das ist normal, das ist sehr schwer natürlich, wenn man diese Anfälle hat. Die epileptischen Anfälle, die haben zwei Gründe. Entweder ist etwas mit der, sozusagen körperlich, und das kann auch psychisch sein, aber allgemein, das ist krankheitsbedingt. Das bedeutet, die Person ist krank. Vielleicht, barakallahu fikum, vielleicht ist das durch bestimmte Stellen im Gehirn oder im Cerebellum, das wird Kleingehirn, oder das könnte mit Hypothalamus zu tun haben, dass man diese epileptische Fälle hat, oder dass man Hormonschwankungen hat, oder Kationen, Ionen, Schwankungen hat, und das kann dazu führen, dass man epileptische Fälle bekommt, wie zum Beispiel Kalziummängel. Kalziummängel bei kleinen Kindern macht auch epileptische Fälle. Oder manchmal Fieber, das macht auch diese Anfälle. Dass man, und da weiß man, ja, da fängt man zu zittern und sozusagen stark, und da hat man Schaum, ist es bei epileptischen Fällen. Also was Katrin, ist das Kampfen? Ne? Ja, krampfmäßig, Krampf und so weiter. Diese Barakallahu fikum, diese Krämpfe, die kommen, diese Anfälle, die kommen, die können körperlich oder krankheitsbedingt sein, und es könnten auch von Djinn verursacht werden, durch Magie. Es kann sein, dass das durch Djinn magiemäßig verursacht werden, ja. Und wir glauben dran, ein Djinn kann in einen Menschen inkarnieren. Ein Djinn kann in den Körper eines Menschen reinkommen. Ja, und es gibt dafür Beweise. Es gibt dafür Beweise. Zum Beispiel der Beweis vom Koran in Surat al-Baqarah, die Ayah 272. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Surat al-Baqarah, Surat 2, die Ayah 272. Diejenigen, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anderes dastehen als wie einer, der vom Satan erfährt und zum Wahnsinn getrieben wird. Surat al-Baqarah, barakallahu fikum, die Ayah 2, das wird hier, und zum Wahnsinn getrieben wird. Das bedeutet, der hat wie Krampfanfälle. Und das ist die Sache genau. Und es gibt noch von der Sunna bei Imam Ahmed, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auf der Reise, dann kam eine Frau, mit ihr gab es ein kleiner Junge, ein Baby. Und dieser Baby hat diese Krampfanfälle gehabt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Baby angeschaut, und er hat zu dem Djinn gesprochen, und er hat ihm gesagt, geh raus. Dann ist der Djinn rausgegangen von diesem Baby. Und die Frau hat dem Propheten ein Geschenk gegeben dafür. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das angenommen. Ibn al-Qayyim hat erzählt, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat erzählt von Sheikh al-Islam Nutaymiyyah, dass ein Mann zu ihm gekommen ist, und dieser Mann wurde von einer sozusagen weiblichen Djinn besessen. Der war vom weiblichen Djinn besessen. Dann hat Sheikh al-Islam diese Person Koran gelesen, dann war diese Person auf einmal epileptisch, wie Krampf hatte bekommen, und er war ohnmächtig. Dann später hat Sheikh al-Islam gesagt, komm raus zu dieser Djinn, weiblichen Djinn, Und diese hat gesagt, okay, wegen dir gehe ich raus. Der hat gesagt, nein, nicht wegen mir, wegen Allah und sein Prophet kommt so raus. Dann ist sie rausgegangen und der Mann ist wach geworden. Da hat man ihm gesagt, ja, der hat gesagt, was ist los? Wer hat mich hier gebracht? Da hat man ihm gesagt, ja, du warst die ganze Zeit da und Sheikh al-Islam hat dich auch ein bisschen geschlagen. Hast du nicht gemerkt? Da hat sie gesagt, gar nicht. Er wusste nicht. Und das ist diese Art von epileptischen Fällen. Aber bei dieser Frau war das krankheitbedingt, barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr gesagt, okay, ich mache für dich Dua, dass dein Körper nicht enthüllt, während du epileptische Anfälle hast. Aber wenn du Geduld zeigst für diese Krankheit, was du hast, dann wirst du das Paradies bekommen. Das heißt nicht, auf keinen Fall heißt das, barakallahu fikum, aufpassen, dass man keine Medikamente bekommt, ja? Du kannst auch nach Medikamenten suchen, wenn du krank bist. Und das hat auch damit nichts zu tun. Das hat mit Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Weil wenn du nach Medikamenten suchst, dann vertraust du auf Allah. Du weißt, die Medikamente an sich selbst, die können dir nicht helfen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das nicht will. Und die Wirkung ist sozusagen von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Das heißt, das ist kein Problem, dass man nach Heilmitteln sucht. Aber nach Heilmitteln zu suchen und trotzdem Geduld zu zeigen, zum Beispiel eine Person hat Krebs und diese Person zeigt Geduld. Sagt, Alhamdulillah, so hat Allah gewollt. Ich suche nach Heilmitteln und ich zeige Geduld. Wenn Allah mir Gesundheit gibt, dann Alhamdulillah. Wenn Allah mir keine Gesundheit gibt, dann so hat Allah gewollt. Alhamdulillah auch. Und wenn man stirbt und da hat man Geduld gezeigt für diese Krankheit, inshallah, wird man einen großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Person Paradies geben. Wie diese Frau und wie das andere Beispiel. Schaut mal, wir haben jetzt drei Beispiele. Das wird Hadith 34, Hadith 35 und Hadith 36. Die sind alle in diesem Bereich. Ja? Einmal war, wenn in einem Gebiet Pest ist und die Person stirbt, dann kommt man ins Paradies. Und mit Pest bedeutet jede Krankheit, die epidemisch wird. Zweitens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Augen von einer Person wegnimmt, dass diese Person blind wird, und zeigt diese Person Geduld, dann kommt man ins Paradies. Die Frau, die zum Propheten Muhammad gekommen ist, und die hat epileptische Fälle, und trotzdem, barakallahu fikum, kommen sie ins Paradies. Und das ist die Sache in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies als Belohnung geben und als Lohn geben. Aber das braucht Geduld in diesem Leben. Aber haben wir diese Geduld? Haben wir diese Geduld? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben. Al-Hadith 37, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, wie bekannt, weil immer neue Leute hier in den Raum kommen. Sowieso in der Moschee haben wir keinen Platz. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich meine, bei uns ist Barakallahu Fikum voll. Bitte ein bisschen rein. Ja, rein, ja. Rein, ein bisschen rein, bitte. Damit die Leute Platz bekommen, Jazakallah. Ja. La, la, yani, tchol le juwa shwey, lennu al masjid m'abba. Alaikum salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich hab gesagt, was ist los heute? Eifersüchtig. Der große Sheikh ist da. Allahumma barik. Was ist los? Alle Sheikhs. Schiuch aus Westen, Schiuch aus Osten, aus Kaukas, aus Bosnien, Südeuropa, Mitteleuropa, Allah mbarak. Khamsa bil aina ibn unjai, Baula. Tayyib. Allah mbarak. Al-Hadith 37, wa an Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qal, ka'ani anzuru ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yahki, نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله أكبر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فيه شيئا مما جرى للأنبياء عليهم السلام والأنبياء كلفهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة، والله يعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا يتحملون الأذى ويصبرون على أذية الناس. يا أخوة، كل إنسان يسير على طريق الدعوة لابد أن يؤذى من الآخرين، لابد أن يكون له أذية. فإذا لم يكن له أذية في طريق الدعوة، فليراجع نفسه، وليراجع إيمانه، وليراجع دعوته، لأنه في شيء. الأذى، تحمل الأذى والصبر على الأذى، هذا أمر معروف. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فلذلك بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه، قومه يعني الذين أتاهم ليبلغهم دين الله سبحانه وتعالى، والأنبياء ما أتوا إلا بالخير، وما أتوا إلا لتبليغ الخير. فهو يحكي ذلك النبي ضربه قومه، وهذا النبي يصبر على ضرب قومه له، ضربوه وهو يصبر عليهم، وماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الحديث يحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، وإنما من أجل أن نتخذ عبرة في سير المرسلين. فيجب علينا أن نصبر على ما يصيبنا ومما نسمعه أو ينقل إلينا من هذه الأمور التي يقولها الناس إذا كنت على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، يجب على المسلم أن يفهم هذا، هذا نبي من أنبياء الله يضرب ويدميه قومه، وانظروا إلى صبره ورحمته بقومه، يقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلم، لم يدعوا عليهم بالشر إنما دعا عليهم بالخير، يعني يا رب اهدهم واغفر لهم هذا الذي يفعلوه معي، فإنهم لا يعلمون لأنهم جهلوا فآذوني وفعلوا في هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ثابتين على طريق الحق، وأن نكون على الحق، وأن نكون على طريقة الأنبياء. عن أبي عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود berichtet, dass er sich erinnere, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt, Abdullah bin Mas'ud sagte, und als ob ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen würde, er erzählt von einem Propheten von den Propheten, Friede und Heil und Segen Allah subhanahu wa ta'ala auf ihnen alle. Sein Volk, sein Leute haben ihn geschlagen, bis er blutete. Und der macht Blut weg. Der wischt Blut ab von seinem Gesicht, der macht Blut weg. Und er sagt, O Allah, verzeihe meinem Volk. Sie wissen das nicht. Sie haben kein Wissen. Sie sind unwissend. Muttafaqun alayh. Das ist, barakallahu fikum, ein herrliches Hadith eigentlich. Das ist, barakallahu fikum, eine Überlieferung, die so stark ist, wenn wir das verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sendet einen Menschen zu einem Volk, der ist der Prophet, und die erkennen ihn. Die erkennen ihn an. Und die wissen, dass er Prophet Gottes ist. Und er ruft sie zum Guten. Und die Propheten sind dafür gesandt worden, dass sie den Leuten das Gute erklären. Und dass sie das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Was machen die Leute mit ihm? Die schlagen ihn. Und das ist eine Regel. Wenn du auf dem Weg der Wahrheit bist, wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann wirst du geprüft auch, dass die Leute dich nicht verschont lassen von ihren Zügen und von ihren Händen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Propheten gesandt. Und die waren die Besten. Erstmal, die waren die Besten in ihrer Aufrichtigkeit. Die waren die Besten in ihrer Absichten. Die waren die Besten in ihrer Weisheit. Die haben gut gesprochen. Und die haben Geduld gezeigt. Trotzdem haben die Leute sie nicht in Ruhe gelassen. Wirst du dann in Ruhe gelassen? Wenn du in Ruhe gelassen wirst und du bist auf dem Weg der Da'wah, dann musst du prüfen, ob du richtig bist oder falsch. Du musst geprüft werden auf diesem Weg und du musst Geduld zeigen, wenn du ins Paradies kommen willst. Aber wenn du keine Geduld zeigst, dann hast du verloren selber. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht dich nicht und braucht deine Taten nicht und braucht uns alle nicht, subhanahu wa ta'ala. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Barakallahu fikum, in Surat Al-An'am zum Beispiel, 34, 35, in Surat Al-An'am, Surat das Vieh, die Ayah 34, 35, Allah subhanahu wa ta'ala hat das erklärt, hat dem Propheten Muhammad s.a.w. das erklärt, die sagt ihm, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Das bedeutet, und wahrlich wurden auch andere Propheten, andere Gesandte vor dir, die wurden verleugnet und die haben Geduld gezeigt. Die haben Geduld gezeigt. Es sind wohl vor die Gesandte als lügenhaft gescholten worden. Doch obgleich sie verleugnet und verfolgt wurden, sie blieben geduldig, bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Es gibt keinen, der die Worte Allahs zu ändern vermag. Wahrlich, von den Gesandten ist die Kunde zu dir gekommen. Das ist diese Ayah von Surat Al-An'am. Das wird die Propheten, man hat sie gefoltert, man hat sie als Lügner stellen wollen, man hat mit ihnen Schlechtes getan und sie haben immer Geduld gezeigt. Und das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte davon. Und zwar, ein Prophet war in seinem Volk und die Leute haben ihm gesagt, die haben ihn geschlagen. Ein Prophet, der wurde geschlagen und der hat geblutet von seinem Gesicht und der hat das Blut weggemacht. Und er sagt, oh Allah, verzeih meinem Volk, sie sind unwissend. Wenn sie wissend wären, dann hätten sie niemals ihren Propheten geschandet. Wenn sie Wissen gehabt hätten, dann hätten sie niemals den Propheten zum Bluten gebracht, sondern sie hätten ihn geehrt und geliebt und Respekt gezeigt und so weiter, barakallahu fikum. Aber diese Leute sind unwissend. Und deshalb die Leute, die die Stellung von den Gelehrten und von Ulama nicht kennen und sie beleidigen die Gelehrten und sie beleidigen die Ulama, diese Leute sind unwissend. Weil sie, wenn sie wissend wären, dann hätten sie das nicht getan, weil die Ulama die Leute sind, die die Propheten beerbt haben. Sie haben ihr Wissen beerbt. Deshalb muss man die Ulama auch respektieren. Und der Muslim muss zu ihnen gut sein, weil sie dieses Wissen vom Propheten s.a.w. bekommen haben. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Diejenigen, die mit dem Propheten das gemacht haben und die haben die Propheten Schaden zugefügt, waren unwissend. Und diejenigen, die die Ulama auch beleidigen, sind Leute, die unwissend sind. Die Ulama, die nach Koran und Sunna leben, die ihr Leben für den Islam geopfert haben. Diese Leute müssen, barakallahu fikum, geehrt werden. Diese große Gelehrten, die Allah fürchten, die müssen Respekt bekommen von uns und die genießen Respekt. Aber jeder, auch der Wissen hat übrigens, genießt Respekt, auch wenn diese Person vielleicht Fehler hat und so weiter, weil das unsere Religion ist. Wir zeigen Respekt vor den anderen, die Wissen haben. Aber diese Milchzähne-Kinder in unserer Zeit, يا أخوة الذي هذا الحديث أيضا يفهم منه أن تحترم العلماء والذي يطعن في العلماء الربانيين أصحاب الخير فهو جاهل مثل هؤلاء الجهال الذين ضربوا نبيهم لأن العالم يعلم الناس الخير. حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها تدعو لمعلمين الناس الخير، تدعو أن يبارك الله عليه على العالم. وتجد أنت من هؤلاء الناقصي العقل، ناقصي العقل، حدثاء الأسنان والأحلام، سفهاء الأحلام، يطعنون في العلماء الربانيين الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يعملون بكتاب الله وبسنة رسوله ولا يخافون في الله لومة لائم. فانتبه، إياك أن تكون من هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، وخاصة العلماء الربانيون. ودعك من الجهال الذين لا شغل لهم ولا مشغلة إلا في الكلام في الآخرين، في تبديع وتكفير الناس. وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة إطلاقا، إن منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الخير والصبر على الأذى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Aufpassen. Es gibt Leute, die Milchzähne haben und die nichts im Kopf haben, außer dass sie schlecht über die Gelehrten reden. Und die machen die Gelehrten schlecht nur, weil die Gelehrten ihre Meinungen nicht vertreten. Möge Allah uns bewahren. Die Gelehrten, die bekannt sind für ihr Wissen und für ihr Taqwa, die ganze Nation hat sie bestätigt. Aber es gibt manche Kinder, und ich nenne sie Allah Kinder im Wissen, die sind gar nicht im Wissen. Die wissen noch nicht Al-Fatiha, wie man das richtig rezitiert, und die kennen noch nicht, wie man richtig Wudu macht, und die wissen noch nicht, wie man Hadith als Sahih oder Da'if oder sowas einstuft. Und dann kommt einer von denen, ausgerechnet von diesen Leuten, die keine Ahnung von Islam haben, und er will über die großen Gelehrten sprechen und er will sie sozusagen, der ist Mubtada und der ist kein Muslim und der gefällt mir nicht und so weiter. Und das sind unwissend, genau wie diese Leute, die das mit ihren Propheten gemacht haben. Weil die Ulama, die gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Und ich rede von diesen Leuten, die mit Koran und Sunna argumentieren, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die treu sind zu ihrer Religion. Ich rede nicht von jedem, der die Leute gesagt haben, der ist Alim, ja, weil er ein paar Wörter gesagt hat, was den Leuten gefallen, oder weil er im Fernsehen kommt, oder weil er sozusagen nur immer von Klaschnikow redet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich rede, sondern von Leuten, die wirklich Wissen haben, die Großgelehrten sind, die basiert sind, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die Wahrheit sagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Lebendigen von ihnen bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Verstorbenen ins Paradies bringen. Wenn man über diese Leute schlecht redet, dann ist man mit Sicherheit unwissend. Und aufpassen, wenn du heute in dieser Zeit Leute hörst, die reden schlecht über große Gelehrten wie Sheikh al-Albani und Sheikh ibn Uthaymin oder Ibn Baz oder anderen ihre Gelehrten, die Brüder, wenn du diese Leute hörst, dann pass auf tausendmal vor ihnen. Diese Leute, die sind so von Fitna. Ihre Herzen sind so von Fitna wal iyadu billah, die haben das so getrunken, ja, genommen. Die sind gesättigt in ihrer Fitna, dass sie die Leute verlassen haben und die fangen an, nur über die Gelehrten schlecht zu sprechen. Und wenn du findest, dass Leute über die großen Gelehrten sprechen, wie zum Beispiel, ich nannte nur diese großen drei, weil die in unserer Zeit sehr bekannte Gelehrten waren und jeder kennt, dass diese Leute Allah gefürchtet haben und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese drei Gelehrten ins Paradies bringen. Wenn du hörst, dass die Leute über sie schlecht reden oder dass die Leute sozusagen frech zu ihnen sind, sie machen Fehler. Die Ulama machen auch Fehler, das wissen wir. Aber wenn man diesen Fehler kritisiert, dann gibt es islamische Methoden dafür. Nicht die Tamagotchis, Khubatha-Methode. Nicht diese Leute, die Lügen verbreiten und die über die anderen schlecht reden und die Religion missbrauchen, oder die andere Seite, die im Kopf nur Takfir, Takfir, Takfir haben. Das wollen wir nicht. Oder Tabdi'. Es gibt eine Gruppe Tabdi', Tabdi', Tabdi', eine Gruppe Takfir, Takfir, Takfir. Beide sind, barakallahu fikum, beide sind verdorben, wal'iyadu billah. Und sei gewarnt. Und nicht, dass du von diesen Leuten bist. Aber wenn diese Leute auch schlecht über die Gelehrten reden, dann muss man Geduld zeigen. weil wir auf dem Weg vom Propheten sind und wir müssen immer Geduld zeigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Geduld geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg und gegen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala und mit seiner Barmherzigkeit. Und wenn ich was Schlechtes gesagt habe oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Und wir sehen uns morgen inshaAllah ab 21 Uhr. So ungefähr, 21.30 Uhr beten wir. Ab 21.30 Uhr, bi'izni ta'ala, zum Unterricht von Subul As-Salam. Barakallahu fikum. Und wir reden weiter über Sujud As-Sahu und Sujud As-Shukr und Sujud At-Tilawa, inshallah. Wir werden weitermachen mit der Vergesslichkeit-Niederwerfung, Dankbarkeit-Niederwerfung und Rezitationsniederwerfung. Lernt eure Religion, barakallahu fikum, und seid gewarnt vor solchen Gruppierungen und fürchtet Allah lieber ein Ayah vom Koran oder ein Hadith von den Hadithen vom Propheten lernen, als solche Diskussionen anzufangen, dass man, barakallahu fikum, am Ende nichts davon hat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان من أول الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. könnt ihr mich hören? جيد بارك الله فيكم. Wir fangen gleich an, inshallah ta'ala. Eine Minute.